Thank you. bist ja bei 1Live 4. Diese Aufnahme hier stammt von einem sehr, sehr jungen britischen Breakbeat-Label. Das hat sich meines Wissens erst in diesem Jahr so richtig konstituiert und im Sommer die erste Platte veröffentlicht. Das hier ist die zweite. Darkest Trail Recordings heißt das Label. Wir hören hier einen wunderschönen, driftenden, abstrakten Drumfunk, wenn man so will, von Instrumental. Pacific Heights heißt er und ist die B-Seite zur A-Seite, auf der sich Instrumental zusammen mit Johnny L. auslässt. Davor habe ich Musik gespielt aus dem Cobblestone Jazz Album. Drei Kanadier, der bekannteste unter ihnen Matthew Johnson. 23 Seconds heißt dieses wunderschöne Album, aus dem ich einen Track gespielt habe, der kurz und bündig W, also W, heißt. Du bist ja bei 1 Live 4. Ich habe gerade überlegt, soll ich das, was ich zu sagen habe, sagen, während die Musik läuft oder danach? Ich habe mich jetzt doch mal entschlossen, es danach zu tun, weil ich das dem guten Cyrus, den wir gerade gehört haben, einfach nicht antun wollte. Er ist sehr jung, ich glaube so 20, 21 Jahre alt, kommt aus London, zählt eigentlich zum Random Trio, der Name sagt es, drei Leute, hat aber insbesondere in den letzten Monaten wirklich etliche Sachen unter eigenem, sprich Cyrus-Namen veröffentlicht. Gerade gehört der Titel Three Kings. Ich habe mich mittlerweile an seinen lakonischen, wirklich ausgesprochen schwer blütigen Style gewöhnt. Ich finde ihn extrem entspannend und viele seiner Tracks, wenn ich die hier einfach mal mit einer Farbe belegen darf, Blue, Also durchaus blau. Ich sehe ständig so gedämpftes blaues Licht, egal zu welcher Tageszeit, ob nachmittags oder spät in der Nacht, ich ihn höre. Und ich kann nicht anders, als zu sagen, ich fühle mich verdammt wohl bei Cyrus. Davor haben wir gehört, zwei Leute, an die ich in Zusammenhang mit Dubstep und der Tatsache, dass viele Dubstep-Tracks in letzter Zeit durchaus schneller geworden sind, zumindest versuchen sie so zu tun, als seien sie schneller geworden, indem sie so gewissermaßen zu so Breakstep-Tracks mutieren, also mit sehr aufwühlenden Drum-Patterns. Und einige solcher Tracks gehört, da musste ich an die alten Aufnahmen des Drum-and-Bass-Labels Reinforced denken, das ja auch immer sehr experimentelle Tracks hatte, die so die üblichen Drum-and-Bass-Muster eigentlich häufig verlassen haben. Da gab es insbesondere zwei, wieder mal bringe ich so diesen Drum-Funk-Begriff einfach ins Spiel, die das gemacht haben und die habe ich entsprechend eben gespielt, nämlich Nucleus und Paradox. Beide gehen oft einher und fabrizieren für ihre Tracks vorgefertigte Schlagzeug-Patterns, die sie, insbesondere Def Paradox, teilweise selber vorher live eingespielt, editiert haben, um sie dann für ihre Tracks zu gebrauchen. Nucleus und Paradox haben ein neues Vinyl draußen. Zwei wunderschöne Tracks, beide veredelt mit der Stimme der Sängerin Kirsty Hawkshaw, die wir entsprechend eben auch gehört haben. Night Theme heißt der Titel von Nucleus and Paradox featuring Kirsty Hawkshaw, den ich dann eben gespielt habe. Es gibt eine Musik, die besonders verbreitet ist. Ich habe das nachgelesen im pakistanisch-nordindischen Raum. Es ist die sogenannte Kawwali-Musik, die eine ganz interessante Geschichte hat. Sie soll um die 700 Jahre alt sein und geht wohl zurück auf persische Gesänge. Die Kawwali-Musik spielt eine Rolle im Islam, dann nämlich, wenn die Gläubigen des Islam sich durch eine ganz besondere Ekstase, so habe ich es gelesen, ihrem Gott Allah nähern wollen. Und wenn dann eben Musik eine Rolle spielt, dann kann das die durchaus ekstatische Kawwali-Musik sein. Diese Musik besteht eigentlich aus mehrstimmigen Gesängen, aus vielen perkussiven Elementen. Und was ich interessant finde, sie ist im 19. Jahrhundert dadurch angereichert worden, dass englische Missionare das Harmonium eben mit nach Indien, in den indien-pakistanischen Raum gebracht haben, sodass das Harmonium eben häufig in der Kawwali-Musik auch eine Rolle spielt. Ich erzähle das alles, weil der nächste Titel Kawwali heißt. Es gibt ihn schon länger. Ich habe ihn leider nie in voller Länge erwischen können. Er stammt von dem Bristol Dubstep-Producer Pinch und ich freue mich, ihn jetzt erstmals hier in voller Länge spielen zu können. Er ist ein fantastischer Track, er ist unheimlich deep und gilt vielleicht als der schönste, deepste Track, der auf dem Planet Mu Label in Sachen Dubstep je erschienen ist. Man kann ihn in voller Länge dazu auf CD hören jetzt auf der Planet Mu Dubstep Compilation 10 Tons Heavy, die ich vor zwei Wochen hier auch schon mal mit einem anderen Titel vorgestellt habe. Sind viele prominente Leute drauf, Lofa, Benga, aber eben auch jener Pinch, den wir jetzt hören, mit diesem wirklich wunderschönen Titel Kawwali. Thank you. Sur la colline d'en face, les canons crachent des feux de l'enfer. Obéissant aux galons, combien d'amis sont partis? Combien d'amis restent enfermés dans un asile opérationnel sur le terrain peste? Soit avec leur sourire qui me tue tous les jours. Les hélicos me rendent fou, les hommes courent afin de fuir la mort qui fauche les corps. Quelle coche, la vie est un poker, la fin est moche, c'est une quête cloche. Même dans mes pires cauchemars, ce n'était pas si sordide d'un fratricide légitime impuni. Ce n'est qu'un jeu macabre dans un champ de plaques de marbre où les plus fiers se retirent pour aller mourir sous un arbre. Les horreurs du combat, en tout cas, m'ont vite appris la raison pour laquelle ceux qui sont morts sourient. Les obus pleuvent autour, coupant les arbres à chacun, pacte, claque, seulement pour mutiler. Est-ce bien utile et futile et mon rôle dans la mêlée, la clameur comme il balle me frôle. Maintenant c'est pour de bon le front. Nos officiers tuent de sang-froid, ceux qui de nous se cachent pour un reculant connaître leur visage. Ne t'en soucie pas, c'est une simple histoire de soldats. C'est une simple histoire de soldats. Les combats font rage, l'oreille du bois et couleur pourpre et jonchée de cadavres. Je n'hésite pas à tirer aveuglément sans savoir. Prendre le train de la vie pendant qu'il n'est pas encore trop tard quand je pense à la nuit dernière sans étoiles où les balles traçantes tissaient leur toile. L'étale, j'avais si peur de mourir, d'être blessé et pourrir. L'angoisse me tétanise et j'ai trop de mal à me nourrir. Ceux d'en face ont peut-être le même âge que moi. Ils ont une mère qui sera inconsolable s'ils n'en reviennent pas. Et qui sait, ils auraient pu être mes amis. Chaque fois que j'en vois un sans vie, je vomis. C'est fou ce qu'on peut penser quand on est sûr d'y passer. Chassé, coincé dans un fossé, creusé, tout prêt à enterrer. Regarde autour, l'horreur est d'inviter aujourd'hui. Assister dans son œuvre noire de dame folie. Connaître mon visage, ne t'en soucie pas. C'est une simple histoire de soldat. C'est une simple histoire de soldat. On 6h40 tout en haut de la colline. Je n'arrive pas à croire que l'ascension fut si facile. La résistance adverse fut faible. Notre colonel se vante d'avoir fondu comme un aigle sur l'objectif qu'on nous ordonne d'inspecter, de bien être attentif afin de prendre des prisonniers. Quand j'arrive sur les lieux, tout n'est que cendre et poussière. Les gars des félicités sont tous fiers. Les bâtisses ne présentent aucun aspect hostile. Mon Dieu, on a massacré des civils. Je cours au milieu des corps, des familles décimées, des tas de gens paisibles que la guerre a tué. Nos généraux, nos colonels en ont pas perdu le sourire. À croire qu'ils le savaient, mon âme me dit tire dans le tas. Tous ces meurtres pour une raison unique: prendre la colline, un endroit stratégique. Le drame est intérieur depuis ce jour-là, j'attends. J'ai perdu mon humanité ce beau matin de printemps. En vérité, je n'ai jamais su pourquoi je me bats. C'est une simple histoire de soldat. Ich habe in der letzten Woche einen neuen Song aus dem aktuellen Album der französischen Rap-Crew IM gespielt. Saison 5 heißt das neue Album. Aber irgendwie hat mir diese Band schon, diese Gruppe schon immer imponiert, sodass ich jetzt einfach mal etwas herausgegriffen habe, was 14 Jahre zurückgeht. 1993 erschien wirklich wie ein Donnerschlag als Doppel-CD hier in Deutschland auch veröffentlicht, das IM-Album Ombre et Lumière. Die Gruppe kommt aus Marseille. Das ist eine, wer da mal war, der kann das bestätigen, eine bunte Drehscheibe verschiedenster Kulturen, viele nordafrikanische Einflüsse, was natürlich durch die Lage bedingt ist, Südfrankreich eben. Und ich weiß sehr wohl noch die Zeit, als ich öfter sogar mal als Tramper in Marseille war. Da machst du nachts noch weniger die Augen zu als vergleichsweise zum Beispiel in Paris. Die insgesamt 6 Mitglieder, so viel sind es damals zumindest gewesen von MC Solar, ergingen sich wirklich in großartigen mystischen Sounds. Da war viel Asiatisches, aber auch Nordafrikanisches zu hören. Sie trugen und sie tragen Namen, die sie ägyptischen Pharaonen entliehen hatten, wie zum Beispiel Imhotep oder auch Cheops. Wenn ich mich jetzt nicht groß täusche, gibt's Pyramiden gleichen Namens. Und ich denke mal, die entsprechenden ägyptischen Pharaonen haben diese Pyramiden, diese Grabstätten, nicht zuletzt deshalb bauen lassen, um so etwas wie eine Unsterblichkeit für sich einzufordern, dass ihr Grab nie und nimmer zerstört werde, dass ihr Wort, ihr Wesen, ihr Wirken zumindest auch der Nachwelt erhalten bleibe. Und ich glaube, das ist auch der Gedanke, der die Mitglieder von IM umtrieben hat, das Wort, dass es stehen bleibe. Ich möchte heute auch etwas aus dem neuen Album von IM noch spielen und erwähne das unter anderem auch deshalb, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Worte auf dem neuen Kano-Album diese Haltbarkeit aufweisen werden. Home Sweet Home vor 2 Jahren war ein großartiges Debüt für Kano, der 22 Jahre alt ist, im Nordosten Londons aufgewachsen ist, der zunächst der Nasty Crew angehörte, dann unter eigenem Namen produzierte und auf Home Sweet Home, seinem ersten Album, sich zwar schon kritisch mit Grime auseinandersetzte, genau dort aber irgendwo doch noch stark geerdet war. Diese Erdung ist auf London Town verschwunden. Es ist ein Pop-Album, bei dem man sicherlich eine ganze Reihe von Tracks mögen und gut finden kann, aber von Kano hätte ich persönlich jetzt, um ganz ehrlich zu sein, doch etwas mehr Härte und Roughness erwartet, die auf diesem Album eigentlich fehlt. Gleichwohl gut, es sind Tracks dabei, die kann man sich anhören, es sind auch hochkarätige Gäste dabei, wie zum Beispiel Craig David, Kate Nash, oder aber man kann das schmecken, wenn man hier den Chorus hört im jetzt folgenden Track und die da dominierende Stimme. Man kann es ahnen, dass sie Damon Albarn gehört, dem ehemaligen Blurkopf, und tatsächlich ist es seine. Er hat an diesem Lied hier mitgeschrieben. Es heißt Feel Free und das neue Kano-Album, aus dem ich das jetzt spiele, trägt den Titel London Town. Maria, Cartier or a Rolex. Presidential, Breton or Bulgari. High tech, yes, it can take by the heartbeat. And you can probably take a pretty chick from a party. But guess what? Time don't wait for no man. Upside down till no sand. It won't slow down. It's going till it's gone. It feels right, but you know it's when it's gone. So why can't we all get along? It's peace whenever I turn the mic on. It's beef whenever I turn to violence. It's deep in the east, I'm deep in the beats. Cause I wanna sleep on the beach. See my nephew, C23, am I easily pleased? I just wanna clean up my community. Throw a party for the whole street. Hardly asking for a whole leap. It's deeper than music, it's a movement. Now sing along to it. Sometimes you have to fight, struggle, grind, hustle when you get no peace and too much trouble. No Range Rover with rims on, put your headphones on and sing along. If you just get by the pence and ain't got no money for the rent, when your self-motivation's gone, put your headphones on and sing along. Rhyming's a weapon, metal detectors and lines at the entrance. Think I made the news when my gig got pulled. Same show next year, no violence at all. But no more rap bricks in academies. But I like to see them shut down McNeese. Cause they shooting. Nah, major, look, you're the slave to the page of the checkbook. Did lose a few G's to the police just to put a show on for the fans to see. So if you're listening, I'll spit the lyric in NWA style and stop killing them. Nah, I just wanna make them see. Spit my verses, say my piece. Get off my back, it'll make my sleep a hell of a lot easier this week. Cause time at the present, life is a lesson. I'm still learning, trying for perfection, but still giving you fire on the record. The vinyl's like Ryu's fireworks. Yes, I've got the road, the world's my oyster. I want the globe, it's the theme, and you already know. A K-K-A and to the O. If mumsy's hardly at home, you and your bro share the same clothes. Work ain't long cause you're babysitting. Feel free, sing along to the rhythm. If you grew up without no dad, then everything you want, you can't have. Lost loved ones and you really miss them. Feel free, sing along to the rhythm. Gentlemen, gleich die Infos hier bei 1 Live, dann ziehen wir natürlich weiter. Hier läuft noch ein Track von Caliber, Thoughtless. Okay. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Nach dem Ende von Nirvana, bedingt durch den Selbstmord von Kurt Cobain, hat er eigentlich auf das alte Nirvana-Label Sub Pop kaum noch jemand einen Pfifferling gesetzt. Und die folgenden Jahre sollten den Skeptikern eigentlich recht geben, denn es erschienen vergleichsweise wirklich wenig gute Platten auf diesem einstmals legendären Label Sub Pop, das dann aber irgendwann die Kurve bekommen hat und in den letzten Jahren wirklich großartige Scheiben heraushaut. Das gilt für Pop-Rock-Bands wie zum Beispiel die Shins. Das gilt aber auch für eher so nerdhaft angesiedelte Leute wie den Amerikaner Sam Beam, dessen Album jetzt auch wahre Stürme der Begeisterung erntet. Sam Beam ist im Grunde ein Sänger, ein Singer-Songwriter mit Gitarre, der aber ähnlich wie zuletzt zum Beispiel der Vendor Benhard sein Konzept, die Wahl der Möglichkeiten, extrem erweitert hat, sodass auf dem neuen Album The Shepherd's Dog auch regelrecht dubbige Tracks voll instrumentiert zu hören sind und sogar Ausflüge in, man könnte sagen, Afro-Jazz, Afro-Pop-Gefilde, wie zum Beispiel der jetzt folgende Track aus dem The Shepherd's Dog Album von Iron and Wine alias Sam Beam. Dieser Titel heißt House by the Sea und mit dem geht's hier dann auch weiter. So. Change. hace sumergiéndose profundo en ella y ramificándose. Respira por tus manos. Respira por tus pies. Siente la liberación y el consuelo de la Madre Tierra. Agradece. Live hier. Am 9. November erscheint eine neue Sven Feld in the Mix Doppel-CD, The Sound of the Eighth Season, die achte Jahreszeit. Das war jetzt aber eine schwere Geburt. Ich habe diese Doppel-CD noch nicht gehört, mir aber mal das Tracklisting angeschaut und bin dabei über einen Track gestolpert, den ich so wunderschön finde, von dem ich nicht weiß, inwieweit er bei Sven Feld hier editiert ist, dass ich ihn mal zumindest in fast voller Länge hier spiele, von meinem eigenen Vinyl, Alejandro Vivanco mit dem Titel Madre Tierra, der vor einiger Zeit erschienen ist. Ebenso wie der Soundtrack zu einem Film, auf den ich aber hier nochmal zurückkommen möchte. Ein schottischer Film, Hallam Foe heißt er. Im Mittelpunkt des Films steht Hallam, ein junger Kerl, der seine Mutter verliert und plötzlich den fürchterlichen Verdacht hat, seine Stiefmutter sei in den Tod der Mutter möglicherweise verstrickt. Der Film spielt in Edinburgh, die Stadt verlässt er und lernt ein Mädchen kennen, das, kurios genug, eine unheimliche Ähnlichkeit mit seiner verstorbenen Mutter hat. Der Soundtrack stammt über weite Strecken von schottischen Bands. Ausnahmen machen unter anderem hier die Junior Boys mit Double Shadow. Yeah. 1 Live 4. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt, dass meine Liebe für schottische Bands insbesondere in den letzten 2 Jahren wieder so fürchterlich erwacht ist. Franz Ferdinand allein tragen da mit Sicherheit nicht die Schuld. Alleine dran Bell & Sebastian, viele andere Bands, Sons & Daughters, die im Übrigen auf dem eben erwähnten Soundtrack, aus dem ich jetzt ja hier auch Musik gespielt habe, auch vertreten sind. Viele Bands eigentlich, die es schaffen, so wirklich so eine euphorische Lied-Herangehensweise, die sich oft auf 2-3 Minuten Länge nur beschränkt, trotzdem so zu realisieren, dass das so ohne Pathos, so ohne Herrlichkeit daherkommt, sondern rough und irgendwie mit so einem Street-Geschmack. Und wenn man über Franz Ferdinand spricht, und wir haben das hier bei 1 Live in den letzten Jahren ja nun wirklich ausgiebigst getan, dann wundert es mich im Nachhinein, warum wir eigentlich nie über eine Band gesprochen haben, die im Übrigen auch auf diesem Soundtrack vertreten ist, die zu ihrer Zeit mit ihrem Schaffen so etwas geworden ist wie die Blaupause zu dem Sound von Franz Ferdinand. Die Rede ist von der schottischen Band aus Glasgow kommend Orange Juice, eine vierköpfige Band, der vielleicht der bekannteste Mann Edwin Collins auch angehörte, der hinterher ja auch noch den ein oder anderen Hit hatte. Ich erinnere mich an seinen Titel A Girl Like You. Von dieser Band möchte ich einfach mal was spielen. Ein Titel, der nicht auf dem Hallam Foe auf der Compilation zu finden ist, sondern aus dem Vermächtnis gewissermaßen der Band selber. Von Orange Juice stammt ein Titel aus dem Jahr 1981. Hier ist der Poor Old Soul. soll ja manchmal einen kleinen Break, nachdem ich hier eine Nummer gespielt habe, die ich auch schon letzte Woche spielte, aber behaftet meinerseits mit echt vielen Fragezeichen, für die ich mich ja, das ist das Schöne, eigentlich nicht schämen muss, denn möchte mich hier in aller Form bei wirklich überraschend vielen Leuten bedanken, die mir in der letzten Woche geschrieben haben und mein Unwissen da beseitigt haben, von wem nämlich hier das Original stammt. Wir haben gerade gehört, Prince Thomas mit Morning Dew. Er selber hat, was die Platte und auch sein Umfeld, egal wo man die Platte im Internet oder sonst wo kaufen kann, es gibt keine Infos, woher er das Original des Stückes hat. Und tatsächlich stammt es, wir bleiben damit gewissermaßen in Schottland, wie eben schon, es stammt von der schottischen Band Nazareth und ihrem Stück Morning Dew, das im Übrigen, wie einige auch geschrieben haben, im Grunde so dramatisch gar nicht verändert worden ist von Prince Thomas hier in der neuen aktuellen Version. Okay, Ladies and Gentlemen, erlaubt, dass ich hier an dieser Stelle jetzt einfach mal hier auf 2, 3 Interna, den Sender 1 Live betreffend zu sprechen komme. Es gibt jetzt nichts Grauenhaftes oder irgendwie nichts Skandalöses, aber ich möchte es einfach mal tun. Ich bin zum Beispiel gebeten worden, mich einfach mal zum Thema Konsum zu äußern. Das ist schwierig für mich, denn eigentlich konsumiere ich nicht sonderlich viel. Ich esse ein bisschen und kaufe mir natürlich auch Schallplatten. Aber darüber hinaus kann ich jetzt nicht sagen, dass da groß was ist mit Konsum. Im Winter eine Lederjacke, im Sommer zumeist immer dieselbe Jeansjacke, meistens die mit dem Oasis auf Sticker, die mittlerweile auch schon recht zerschlissen ist. Und als ich so über Konsum nachdachte und vor 2 Tagen von Köln nach Solingen fuhr, die letzten 5, 6 Kilometer mit dem Bus, was immerhin 16, 17 Stationen ausmacht, da kam mir gewissermaßen die Rettung. Ich habe nämlich im Bus was getan, von dem mir letztens Leute, die so 14, 15 Jahre alt waren, sagten, das dürfte ich eigentlich gar nicht tun. Ich habe mich, wie ich das eigentlich immer tue, im Bus hinten in die letzte Reihe gesetzt. Wieso darf ich das denn nicht tun, habe ich diese 14, 15-Jährigen gefragt, die letztens bei uns zu Besuch waren. Das tut man nicht, du bist alt und alte Leute müssen sich nach vorne setzen. Aha, sagte ich. Und wie geht das dann weiter, das Spielchen? Ja, die Mittleren, also die 10, 12, 13-Jährigen, die stehen dann in der Mitte des Busses und hinten dürfen eigentlich nur so die 17, 19, 25-Jährigen sitzen. Alles klar, habe ich gedacht, mich natürlich an dieses Gebot nicht gehalten und mich dann auch letztens wieder nach hinten gesetzt, weil man da doch hin und wieder immer mal ganz nett ins Gespräch kommt, auch über Musik. Und neben mir nahmen dann zwei, ich kann nur schätzen, ungefähr 13, 14-jährige Mädchen Platz, die mich natürlich auch über eine ganze Reihe von Stationen ignorierten. Aber irgendwie tauschten wir dann Blicke und ich stellte fest, dass eins dieser Mädchen eine Wunschliste erstellte. Und ich fragte dann nach, ist das schon für Weihnachten? Nee, sagte sie, ich habe bald Geburtstag. Wo ich doch neugierig, wollte einfach mal wissen, was sie gerne haben möchte. Und habe ja am Ende sogar die Wunschliste abgeschwatzt. Ich habe gesagt, es würde mich interessieren. Ich müsste meinerseits auch demnächst an ein freilich erst 12-jähriges Mädchen was verschenken. Da hat sie mir ihre Wunschliste gegeben. Und ich denke, die hat auch mit Konsum zu tun. Ich finde das einfach interessant. Also sie wünscht sich, ich lese das mal vor, von 1 bis 10, die Bravo-Hits, 59. Folge. Shopping-Gutscheine, zweitens, drittens, Whitney Houston, I Will Always Love You. Viertens, eine DVD vom Titanic-Film. Fünftens, Gutscheine fürs Kino mit Popcorn und Getränk. Sechstens, Boxen für den Laptop. Siebtens, Bettzeug aus Seide in Rot-Schwarz. Achtens, iPod mit allen Liedern, die ich will, in Rot, neuntens Büchergutscheine und zehntens dann ein neues Bett, wie Anna hat sie geschrieben, ich nehme an, das ist eine Freundin von ihr, vielleicht auch ihre Schwester, wie auch immer. Das sind also die 10 Wünsche. Und wenn sie, deren Namen ich nicht weiß, ich musste dann ja irgendwann aussteigen, Lust hat, interaktiv bei 1 Live am kommenden Donnerstag mit einzusteigen, dann kann sie das tun. Wir bieten nämlich an jedem, Achtung, letzten Donnerstag im Monat ab 23 Uhr eine neue Sendung an, die jetzt erstmals am 25.10., also am kommenden Donnerstag startet. Die heißt 1 Live Reaktor. Interaktiv ist sie insofern, als eure Texte, Fotos, Videos, Audiogeschichten in die Sendung einfließen können und vor allen Dingen auch sollen. Sie werden aber auch auf die 1Live-Seite gesetzt, deshalb interaktiv. Es kommen auch Beiträge von Prominenten und in der ersten Sendung am kommenden Donnerstag ab 23 Uhr geht es, deshalb habe ich hier mich auf diesen Wunschzettel mal zurückgezogen, um das Thema Konsum. Das war die erste Sache. Die zweite fasse ich einfach jetzt mal ein bisschen kürzer. Am Dienstag steht der Abend bei 1Live im Zeichen der englischen DJ-Legende John Peel, leider viel zu früh verstorben. Da wurde vor 2-3 Wochen ein wirklich fantastisches, wie ich finde, eine Collage aus Hörspiel-Dokumentation gefertigt, die Radio Peelings, die am Dienstag ab 23 Uhr bei uns hier in 1Live laufen. Der Abend an sich soll aber im Zeichen von John Peel stehen. Und als Fußnote gewissermaßen schicke ich noch eine Geschichte in ganz eigener Angelegenheit hinterher. Wer von euch mal auf der 1Live-Seite gewesen ist, ich nehme an, die meisten sind das, der weiß, dass er uns Moderatoren seit einiger Zeit Mails schicken kann, die uns natürlich dann auch erreichen sollten, damit wir die beantworten können. In meinem Fall, es dürfte bekannt sein, ich ziehe Pannen geradezu magnetisch an. Funktionierte das insofern nicht, als ihr zwar Mails an mich schreiben konntet und das schon seit Anfang Juli, ich aber nicht in der Lage war, diese Mails zu lesen und entsprechend zu beantworten, was nicht etwa mit technischem Ungeschick meinerseits zu tun hat, sondern einfach, weil ich keinen Zugang zu dieser Mailbox hatte, ein Fehler tief verborgen in irgendwelchen Amtsstuben des geliebten Senders, also nicht 1Live, sondern des WDRs, ich muss das jetzt einfach mal so sagen, diesen Fehler haben wir aber beheben können, sodass ich jetzt derzeit aktuell in dem Dilemma stehe, da fürchterlich viele E-Mails entdeckt zu haben. Wundert euch bitte nicht, wenn ihr dazugehört und mir im Juli geschrieben habt, mich schon 10-mal als arrogantes Arschloch oder sonst was verflucht habt. Es liegt schlicht und einfach daran, dass ich die ganzen Mails erst seit 2 Tagen im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Schirm habe und in den nächsten Tagen daran arbeiten will, das trotz der Verspätung zu erledigen. So viel wollte ich mal losgeworden sein, das war jetzt eine Menge. Deshalb lasst uns hier zum neuen Thema kommen. Das Thema heißt Polizei im Nacken. Police on my back. Es ist wunderbar, dieses Lied zu verfolgen von den 60er Jahren, als die Equals damit einen Hit hatten. Eine fantastische Band, bis heute schwerstens unterschätzt. Wir hören jetzt Police on my back, zunächst aus den 60ern, kurz mit den Equals. Dann hören wir uns mal an, wie Clash das Anfang der 80er Jahre gemacht haben und gehen dann in die Gegenwart zu einem Typen, der in England aktuell zu den Leuten der Stunde schlechthin gehört. Wer das ist, werde ich gleich sagen. Hier sind zunächst die Equals, Police on my back. Police on my back. But I'm burning, police on my back. I used to be a criminal, top car dealer. Big competition, but my car's a reeler. But quite frank, my cars were professional. Ringed over, exceptional. Serial change, logbook keys. All you need to worry about was the fees. Well, let's see, it could start from a bag. Depending what car, you could pay 20 G's. Look at these, brand new X5 with keys. Look at these, Mercedes-Benz with TV. Look at these, Golf, Astras, TTs. And if you can want, yeah, we can get these. Bestsellers were Puntos. Don't be laughing when I say Puntos. Applied the whole of Wolferstone with Puntos. They were cheap and cute and everyone could afford it. Like, I had to pack that all in, obviously, because of the music, but like, one time I got chased by helicopters, police dogs. Like, I got away though, but I listen to what happened though. Look, so I'm in my Punto, yeah, and I see the boy them in the rear view, and I'm thinking, shit, what am I gonna do? This car's slow, so they're 1.2, so I jumped out while I'm still moving, somewhere random in Chingford. Back then, yeah, I was a little Linford, but not ugly as Linford. Anyway, so I'm running, heart is pumping fast. Boodum, boodum, boodum, boodum, getting tired, they're catching my ass. Boodum, boodum, boodum. Then I saw a back garden wall, I swear no lies, about 20 foot tall. Jumped over, I thought all was cool. That's when I heard the helicopter. Oh, shit. So I remember sitting in this garden, right? And like, the helicopter's at the other side of the road. So I'm thinking like, right, if I don't make a move now, I'm gonna get caught. So I thought, nah, you know what, I've gotta make a move. So I remember making a move like, trying to be quiet, jumping over the fences, made sure I turned off my phone. Then I saw this shed. So I started running towards the shed, praying the door was open. I got into the shed and I remember thinking to myself, ah, shit. Like 7 a.m. in the morning, daylight, people going to work. I just walked home. Oh yeah, I missed a bit out. One of my mates were in the car. You know what happened to him, innit? Wie angekündigt, sind wir hier voll in der Gegenwart. Das ist der UK-Rapper Lethal Bizzle, der gerade echt für Furore sorgt in England mit vielen englischen Gitarrenbands unterwegs ist mit seiner Version von Police on My Back, die natürlich auf die Clash-Version eben gehört zurückgeht. Like a monkey with a pretense smile. It was dirty. Du bist über 1 Live 4. Ich will mich bei fortgeschrittener Zeit versuchen, kurz zu fassen. Wir haben in den letzten Minuten gehört zunächst Cotton Dandy mit A Sentimental Song aus dem fantastischen Sampler-Compilation Worried Noodles, präsentiert von David Shrigley, der die Texte beisteuert, aus Schottland kommend, und ein fettes Buch mit super unterhaltsamen und bedenkenswerten Texten und Zeichnungen. Dann kam zurückliegend Air Miami mit dem World Cup Fever, dann wieder ganz aktuell neue Band aus Paris, London, The Teenagers mit Homecoming auf Kitsune erschienen. Gute Plattform für neue Wave-Disco-Bands. Gerade verklungen Joy Division aus ihrem zweiten Album, der Titel Isolation. Und weil mich die Drums so ein bisschen an eine Band erinnern, die auch in den Radio-Peelings über John Peel eine Rolle spielen wird, auch mir immer am Herz gelegen hat, mache ich weiter mit dem Atomizer-Album von Big Black aus dem Mitte der 80er Jahre. Das sind noch schöne, dreckige Drums. Bis gleich. Mit Ablo Afakama um 24 Uhr. Machtwechsel in Polen. Morgen keine Streiks bei der Bahn und das Wetter trockener. In Polen haben die Wähler für einen Machtwechsel gestimmt. Die Partei von Ministerpräsident Kaczynski, die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, kam bei der Parlamentswahl auf etwa 30%. Gewinner ist ersten Prognosen zufolge die liberale Bürgerpartei. Für sie und den Kandidaten Donald Tusk stimmten knapp 44%. Aus Warschau Thomas Rautenberg. Ein guter Tag für Polen und ein guter Tag auch für Europa. Mit diesen Worten kommentierte der Parteichef der Liberalkonservativen Donald Tusk seinen Wahlsieg. Mit dem polnischen Linksbündnis Lite und der als gemäßigt geltenden Bauernpartei PSL, die ebenfalls den Einzug in das polnische Parlament schafften, stehen mögliche Koalitionspartner zur Verfügung. Bei der abendlichen Ergebnisverkündung war es zu erheblichen Verzögerungen gekommen. Grund war die mangelnde Vorbereitung mancher Wahllokale, die offenbar nicht mit diesem Ansturm der Wähler gerechnet hatten. Die Lokführergewerkschaft GDL verzichtet morgen auf Streiks. Nach eigenen Angaben will sie mit der Entscheidung Rücksicht auf die Berufspendler im Nahverkehr nehmen. Die GDL hält es sich aber offen, am Dienstag und Mittwoch die Arbeit niederzulegen. Darüber soll kurzfristig entschieden werden. Die Bahn hat die Forderung nach einem eigenständigen Tarifvertrag für die Lokführer erneut zurückgewiesen. Im Grenzgebiet zum Irak hat sich die türkische Armee weiter Gefechte mit kurdischen Rebellen geliefert. Nach Armeeangaben sind bisher 44 Menschen getötet worden. Am vergangenen Mittwoch hatte das türkische Parlament der Armee grenzüberschreitende Einsätze gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK erlaubt. Unter anderem die EU und die USA warnen vor einer Eskalation der Gewalt in der Grenzregion. In der Formel 1 wird nach dem WM-Finale in Sao Paulo in Brasilien gegen die Teams BMW Sauber und Williams Toyota ermittelt. Angeblich geht es um Unregelmäßigkeiten mit dem Benzin. Formel 1 Weltmeister wurde Kimi Räikkönen im Ferrari. Der jüngste Weltmeister aller Zeiten in seiner ersten Saison. Diese schöne Geschichte hatte kein Happy End. Ein anderes Wunder ist geschehen. Kimi Räikkönen fast aussichtslos mit 7 Punkten Rückstand ins Rennen gestartet, hat 8 Punkte mehr geholt als Lewis Hamilton und ist nun neuer Formel 1 Weltmeister. Bei Ferrari lief alles perfekt mit Massa auf Position 2, gab sogar einen Doppelsieg. Diesen Platz 2 hätte der dritte Fernando Alonso holen müssen, um seinerseits Weltmeister zu werden. In der ersten Fußball-Bundesliga hat Bielefeld seine Serie von Niederlagen gestoppt. Gegen Karlsruhe spielte die Mannschaft von Trainer Ernst Middendorp auswärts 0:0 unentschieden und liegt damit jetzt auf dem 11. Tabellenplatz. Im zweiten Sonntagsspiel haben sich Hannover und Wolfsburg 2:2 getrennt. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht ist es trocken, teilweise ist leichter Frost möglich. Morgen scheint nach Frühnebel auf die Sonne, nur zwischen dem Siegerland und der Weser kann es länger diesig bleiben. Die Temperaturen erreichen in Siegen 8 Grad, in Bergham 9 und in Erkelenz 10 Grad. Der Dienstag wird ähnlich, oft sonnig bei bis zu 11 Grad. Stauschau. Keine Staus. Eins live. Vier. Okay, aus rein strategischen Gründen, wie ich sagen muss, habe ich eben versucht, die Tracks, die vielleicht wirklich allesamt etwas mehr Liebe verdient gehabt hätten, wirklich in aller Kürze hier mal anzusagen. Zuletzt gehört, das war vielleicht in der Tat etwas undeutlich, die amerikanische Band Big Black, die so für den amerikanischen Left-Field-Punk Mitte der 80er Jahre verantwortlich zeichnet, mit ihrem vielleicht besten Album Atomizer und daraus der Titel Bad Houses. Steve Albini, der Kopf der Band, ganz früher auch als Journalist unterwegs, hat später ja als Produzent unter anderem von PJ Harvey oder auch Nirvana vielen, vielen anderen nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Der erste Track hier, beziehungsweise der nächste, kommt von Scratch Massive aus Frankreich. Fantastischer Remix aus meiner Sicht hier von keiner anderen als Chloé. Letzte Woche hier noch mit ihrem aktuellen The Waiting Room Album vorgestellt. Thank you. Die französische DJ und Produzentin Chloé mit einer unheimlich wirkungsvoll reduzierten Handschrift, fantastisch ist das, remixt hier den Titel Like You Said ganz neu von Scratch Massive, ebenfalls aus Frankreich kommen. Am besten von ihrem eigenen Album korrespondiert damit ein Titel, letzte Woche schon gespielt, aus dem Waiting Room Album hier von Chloé Brushoff. You call. 1 Live 4. Nach zwei Titeln mit Beteiligung der Französin Chloé kamen in der Reihenfolge Fax, Radiohead und hier Julian Fane. Zu allen dreien gleich noch ein paar Worte Nachschlag. 1 Live 4. Wenn ich hier oder wenn wir hier über Wichtigkeit, Relevanz oder solche Dinge sprechen, dann geht es natürlich nicht um Verkaufszahlen in Millionenhöhe, wie man sie bei Gwen Stefani oder anderen antrifft. Trotzdem erlaubt mir einfach mal, dass ich sage, dass aus meiner Sicht das britische Planet Mu Label, das wir jetzt einmal mehr hier gehört haben, seit Jahren eigentlich schon sehr nachhaltig in die Fußstapfen des Ninja Tune Labels getreten ist, was so einen positiven, so positive Anarchie betrifft. Du hörst auf diesem Label Dubstep, abstrakte Elektronika, Breakbeat, Hardcore, aber immer wirklich sehr ungewöhnlich mit sehr eigener Handschrift, sodass man den Verdacht hat, die Macher sagen, scheißegal, was das verkauft, wenn es gut ist, dann machen wir es. Und Ninja Tune hat sich über die Jahre doch besser organisiert, ist vor allen Dingen, was die künstlerische Palette geht, viel mehr in die Breite gegangen. Bei Planet Mu konzentriert sich das doch sehr stark auf die Suppe des Tages. Das ist natürlich Dubstep, aber eben auch auf Dinge, die so drumherum liegen. Entsprechend ist gerade die 200. Veröffentlichung ans Tageslicht gekommen. Eine fürstlich aufgemachte Doppel-CD, aus der ich jetzt irrtümlich nicht Julian Fane von der einen CD gespielt habe, wie angekündigt, sondern Benga von der anderen CD, da auch Titel 11, der nämlich hätte es sein soll. Aber einmal mehr zeigt das, egal was du eingibst oder spielst, auch nach dem Zufallsfaktor, da ist einfach keine Scheiße drauf. Wir haben von Benga gerade einmal mehr einen großartigen Titel gehört, wie ich finde, Broken Dubstep heißt er. Den Julian Fane würde ich gerne nachreichen. Denn er ist mir in der Vergangenheit schon aufgefallen mit seiner frappierenden Ähnlichkeit, die Stimme betreffend, zu Thom Yorke. Wir haben ja eben Radiohead gehört. Nicht alle haben die Geschichte des geheimnisvollen Albums In Rainbows vielleicht auf dem Schirm. Deshalb erlaubt, dass ich sie in wenigen Worten und hoffentlich auch halbwegs richtig erzähle. Vor einigen Wochen, ich glaube es war im September bereits, da ging es los. Auf der Radiohead-Website gab es geheimnisvolle Botschaften in Szene gesetzt von den kleinen viereckigen Monstern, die jeweils an den Ecken Arme haben, und je nachdem, wie diese Arme ausgefahren sind, ergibt das, wenn man die Monster in einer Reihe sieht, eine kodierte Botschaft. Das heißt, die Arme links, rechts, oben, unten, je nachdem wie sie aufgestellt sind, stehen für einen bestimmten Buchstaben. Aus einer Monsterreihe war wohl zu lesen, We are still alive. Es gibt uns noch. Dann kamen Botschaften, die, glaube ich, so wirklich niemand recht entschlüsseln konnte. Dann gab es auf der Website eine merkwürdige Spur, der, so wie ich das gelesen habe, zigtausende gefolgt sind. Diese Spur führte zu YouTube und da zu einem Video des 80er Jahre Plastik-Popstars Rick Astley. Und dann stand man da und sah offensichtlich ein Video von Rick Astley und fragte sich, ja, was hat das denn mit Radiohead zu tun? Das Ganze war eine Falle der Band, die ja nun mal nicht ganz ohne Humor ist. Dann wurde ein neues Album angekündigt. 10 Tage, glaube ich, waren es, die runterliefen. Und dann stand es plötzlich auf der Seite, verbunden mit dem Hinweis, man könne es sich kostenlos runterladen, man könne aber auch etwas bezahlen. Zweck der Übung war, die Band wollte einfach mal eine Diskussion darüber lostreten, was ist Musik eigentlich wert. Viele Leute haben bezahlt, andere haben nicht bezahlt und sagen das auch ganz bewusst, denn sie wollen, und bei der Radiohead-Gefolgschaft klingt das sehr glaubhaft, sie wollen später im Jahr, die Rede ist von Anfang Dezember, die physischen Tonträger mit Riesenbooklet fürstlich verpackt, dann für bares Geld erstehen. Da soll auch noch eine Bonus-CD mit bisher nicht veröffentlichten Tracks bei sein. Die Stücke auf dem frei downloadbaren Album In Rainbows, aus dem ich eben Reckoner gespielt habe, vorab so viel, sie sind wirklich fantastisch. Sie fächern dir mit milden Drums so die berühmte leichte Radiohead-Luft zu. Wunderschön, wie die Gitarre mit kleinen Licks das Ganze antreibt, so sanfte Soundschwelle und darüber natürlich der unvergleichliche, immer so ein bisschen sehnsüchtig leicht klagende Gesang von Thom Yorke. Die Stücke sind allesamt meines Wissens schon etwas älter. Sie tauchten in den letzten 2 Jahren hier und da mal im Live-Programm der Band auf, wurden da allerdings oft mit ganz anderem Temperament und auch anders interpretiert. Reckoner, der eben gehörte Song, ich muss mich da auf das verlassen, was ich unter anderem im britischen NMI gelesen habe, soll live mit der Wucht und Schwere eines Led Zeppelin-Songs gespielt worden sein. Davon ist natürlich auf dem Album, man müsste eigentlich sagen, zum Glück nicht mehr viel übrig geblieben. Eben das war klare Radiohead-Handschrift. Davor haben wir vor Radiohead, ich verlasse das Thema jetzt mal, haben wir Fax aus Mexiko gehört. Einmal mehr mit einem wunderschönen, weitläufig verspielten Techno-Track, der sogar mit Gitarrensounds daherkam. Voltage heißt er und stammt von einem Label, das in den ganzen letzten Jahren schon wiederholt hier nach Mitternacht für mich und hoffentlich auch für andere so etwas gewesen ist wie der Teppich, mit dem man mit geschlossenen Augen das Fenster nachts verlassen kann, um so ein bisschen um den örtlichen Kirchturm und andere Dinge herumkreisen zu können. Das ist wunderschöne Techno-Musik, die Level aus Düsseldorf, das dort beheimatete Techno-Label seit Jahren anbietet. Jetzt wird das Label 10 und veröffentlicht eine insgesamt 3-gliedrige Reihe von EPs mit jeweils 4 Stücken drauf. Die 2. von insgesamt 3 Folgen ist jetzt erschienen. Sie heißt Top 10 2/3 mit 4 Beiträgen. Einer davon Fax, eben gehört mit dem Titel Voltage. Jetzt mache ich weiter mit Julian Fain und seiner gewissen Ähnlichkeit zu Thom Yorke. Sein Beitrag findet sich ebenfalls auf dem Album 200 für die 200. Veröffentlichung von Planet Boo. rien de ce qui m'est dû. Des regrets minimum si la police fait les bévues. Je prête l'oreille de part et d'autre, les discours me médusent. Le fusil, nos études, nos parents, ils nous éduquent. On tient le rôle des sous-fifs, nos bras sont faits pour pousser. Un quotidien de soucis, objectif bouffé. Ça score si tu ramènes ton faciès typé, le tufique. Le mec bouffi dit ok, à plus tard je te passe un coup de fil. Le phone, il est muet, le tutoiement de rigueur. La marche sur le fil de vache, avec les lois en vigueur. Au paltrap, le DRH, mon sommeil, une vendetta. Votre pyramide, si elle craque, on la laissera dans l'état. On se tue au taf quand y'en a, c'est le drame en fin de mois. Trois bouches aux abois, frigo vide, chèque en bois. Sept piges sur un banc, diplômé, top niveau. On n'est pas tous égaux. Final, mato, main d'œuvre importée, route neuve, goudronnée, combattant oublié, jeune français expulsé, insulte immigrée, histoire dénigrée, vue comme une mauvaise graine, résultat, famille décimée, bâtiment calciné, CRS sans papier, maltraité au guichet, s'énerver, pas le temps, refoulé souvent, pas riche, pas blanc, une piole, pas de chance de constater dans le temps. Ils nous ont mis dans le vent, balise quand ils s'entendent. On vit des courses haletantes, les balles sont dans notre temps. Nos lyrics sont pas de gants, y'a rien de personnel. Ce qu'on se tapait dans le temps, ils nous ont mis dans le vent, balise quand ils s'entendent. On vit des courses haletantes, les balles sont dans notre temps. Nos lyrics sont pas de gants, y'a rien de personnel. Information déformée, illusion télévisée. Tout le monde sait que les bons sont pas mieux que les mauvais. On nous prend pour des peunés, le cul collé dans le ciment, la tête dans les étoiles, à regarder passer le temps. 21ème, ça y est, on y est. Dis-moi donc ce qui a changé. Deux tiers de la populace sous le seuil de pauvreté. Les autres mangent pour travailler, travaillent pour manger. Cercle vicieux, mais dans ce fourbi, dis-moi à quel moment on vit. Des moutons, c'est ce qu'ils veulent. Des pigeons, c'est ce qu'ils aiment. Bien dressé, ferme ta gueule. Pas de griffes et pas de dents. Tout sans fil indienne, interdiction de rêver. On nous tond, on nous saigne. Une fois usé, on nous jette. Je suis l'hirondelle sur le fil. Ma destinée, celle de l'aigle. Mon bagage, le vécu. Ma ville, mon legs. Mon domicile, la mesure. Le verbe, c'est mon agrègue. Pour les skins, je suis blanc. À leurs yeux, je suis pire qu'un nègre. Nos quartiers, du béton. Le béton, il est un bouic. Bouic, il en a rien à foutre. Si ton cul est dans la mouise. Notre drogue, la weed, leur drogue, le sky. Les grands crus, c'est de l'art. Des têtes en fleurs, c'est pas légal. Minuit, menottes ou courées. Chaque jour, une femme meurt, islamiste, mec bourré. Parcours classique, mon avis, no comment. Distrib général, fils donc n'y voit rien de personnel. Ce constat fait dans le temps, ils nous ont mis dans le vent. Balise quand ils s'entendent. On vit des courses haletantes, les balles sont dans notre temps. Lyrics sont pas de gants, y'a rien de personnel. Ce qu'on se tapait dans le temps, ils nous ont mis dans le vent. Balise quand ils s'entendent. On vit des courses haletantes, les balles sont dans notre temps. Nos lyrics sont pas de gants, y'a rien de personnel. Comprends la dimension, le geste et le sens de nos récits. On relève tâches et défis avec ces sons qui défilent. On règle pas le compte, c'est pas perso, c'est rien qu'un constat. Pour ça faudrait pas qu'ils jettent nos phrases, nos vers dans crime et délit. Comprends la dimension, le geste et le sens de nos récits. On relève tâches et défis avec ces sons qui défilent. On règle pas le compte, c'est pas perso, c'est rien qu'un constat. Pour ça faudrait pas qu'ils jettent nos phrases, nos vers dans crime et délit. Y'a rien de personnel. Rue de Personnel ist ein Titel aus dem neuen Album von IAM, der Rap-Crew aus Marseille, die ich heute schon mit einem Titel, der 14 Jahre alt ist, gespielt habe. Saison 5, so heißt das neue Album von IAM. Davor habe ich tatsächlich mal, weil ich auch dieses Label erwähnt hatte, relativ zu Beginn der Show, einen älteren, nämlich 10 Jahre alten Titel des Reinforced Drum and Bass Labels gespielt, der eben gehörte, kam von Steve Alexander, von dem man in den Jahren darauf leider nichts mehr gehört hat, zumindest was mich betrifft. Not Invented Here, der Titel, der gelaufen ist. Ich möchte mich langsam bei dir und euch verabschieden. Ich bedanke mich für deine, eure Aufmerksamkeit. Wünsche, wie ich das an dieser Stelle immer tue, allen Gesundheit, Friede und dass ihr gut durch die Woche kommt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn die Möglichkeit besteht, dass wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wiederhören könnten. Vielen Dank, mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Der letzte Track hier kommt aus einer wunderschönen Compilation. Sie heißt Get Lost 3, also dritte Folge, und stammt vom englischen Crosstown Rebels Label. Zusammengestellt worden ist sie von Dinky, einer chilenischen Produzentin und DJ, die seit Jahren schon in New York lebt. Get Lost, dritte Folge. Daraus hier noch ein bisschen Musik von Chic Miniature. Ciao, ciao, macht's gut.